Schwarzer Krieger, Rapper, König, nenn mich der Pirat, aka die Mamba, bereit mich vor auf meine nächste Tat. Blutlecker, Moschischlecker, überkrasser Frauenchecker, gibt dir den Knockout, spielt dabei noch Burnout, der deine Freundin haut und sie ab und zu beklaut, der sich alles traut, wo sich jeder umschaut. Der Boss im Revier, der König auf der Street, der Boxer, der Kämpfer, der harte Hund, der niemals flieht. Der Junge, der dir was beibringt und du dich noch in kniest, der wo du wegrennst, wenn du mich nur siehst. Ja, das bin ich, King Rizzo One genannt, der das Rappen erfand. Ich herrsche über Deutschland, ich liebe Deutschland und ich feier Deutschland. Ich hab ein Brand, lass mich wieder mal verlaufen. Ich bin ständig nur am Saufen, lass deine Kinder bei mir taufen. Ich hab den Status wie Gott in der Szene angesehen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Ja, du kannst kommen, doch du musst gleich wieder gehen. In der Rapper-besten Liste steh ich allein auf 1 bis 10. Du bist eifersüchtig, du brauchst dir gar nichts umzudrehen. Ich bin der Oldschool-Rapper, der Leute Zerficker. Ich nenn egal wann und wen, Bruder und Dicker. Wenn ich marschiere, hörst du es donnern in dein Block. Egal Klick, auf welcher Party, ich bin immer der, der rockt. Deine Freunde schockt, weil ich wie eine Waffe funktioniere und all meine Leute in deine Viertel stationiere. Es hat keinen Sinn, sich mit den Kingern zu legen. Wir in 6-5-1 werden dich alle weg. Also spiel nicht mit deinem Leben, ich habe Gottes Segen. Frauen buchstabieren mein Name R-I-Z-O und geilen sich auf. Ich hör aus jeder Ecke ein L-Z-O, bevor ich mich zu sauf. Das ist nun mal Gesetz, ich kann ja nichts dafür. Komm noch 6-5-1, zahl ordentlich Gebühren. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen. Wer will Krieg mit der Mamba aus Berlin? Battle gegen mich, musst du dir erstmal verdienen. Ihr kennt meinen Namen, schreit es laut, Pirat aus dem Norden, nennt es King Rizzo One. Rap-Gott König will jetzt wohnen.